Kundgabe 6408. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.11.1955. Ermahnung, das Erdenleben recht zu nützen. Wie ein Augenblick nur ist euer Erdenleben als Mensch, gemessen an der endlos langen Zeit, die ihr schon in den Schöpfungen der Erde durchleben musstet, wenngleich ihr euch nicht dessen voll bewusst waret. Als Mensch aber lebt ihr ein bewusstes Leben, und doch von so kurzer Dauer, dass es euch wahrlich möglich wäre, den Kampf zu bestehen, zwecks dessen ihr auf Erden lebt. Ihr musstet undenklich lange Zeiten zuvor leiden, weil ihr gefesselt waret, ohne Kraft und ohne Freiheit. Es ist diese lange Zeit ein ununterbrochener Qualzustand gewesen für euch, was ihr dereinst erkennen werdet. Als Mensch aber lebt ihr in einer gewissen Freiheit und ihr besitzet auch Lebenskraft, um euch eine endgültige Freiheit zu erwerben. Ihr seid also gleichsam selbst befähigt, euch die restlose Freiheit zu schaffen und brauchet dazu nur einen recht gerichteten Willen. Die Erdenzeit ist nur kurz und gerade darum solltet ihr auch den Willen aufbringen, aus dieser kurzen Erdenzeit den größten Erfolg davonzutragen. Denn was danach kommt, das erst ist das rechte Leben für euch, das nun aber überaus herrlich und auch ebenso qualvoll sein kann. Es wird von euch Menschen wahrlich nichts zu Schweres verlangt, und ihr könntet also eure Willensprobe bestehen. Und doch versagen die meisten Menschen, weil ihr Verlangen nach Seligkeit falsche Ziele betrifft, weil sie irdisch schon erreichen wollen, was ihnen aber erst das geistige Reich schenken kann. Sie streben falsche Güter an, wenngleich sie es wissen, dass diese vergehen mit ihrem Leibestode. Die kurze Erdenlebenszeit nützen sie verkehrt, wenngleich sie belehrt werden über ihren eigentlichen Erdenlebenszweck und über die Auswirkung eines falsch gerichteten Willens und eines falschen Lebenswandels. Den freien Willen, der ihnen nach endlos langer Zeit der Gebundenheit nun gegeben wurde, lassen sie nur in irdischer Richtung tätig werden, wenngleich sie ständig ermahnt und gewarnt werden von Gott durch sein Wort, durch seine Boten, die den Menschen helfen wollen zur Erlangung des rechten Zieles. Und ob die Zeit auf Erden auch noch so kurz bemessen ist, die Menschen können und wollen sich nicht vertrösten auf die Zeit nachher, wo sie eine reiche Ernte halten könnten, wenn sie im Erdenleben ihr Land gut bebaut hätten. Sie wollen aber zuvor schon genießen, und also geben sie sich zufrieden mit Früchten, die ihnen den Tod bringen, anstatt ein ewiges Leben. Zur Erprobung des Willens ist euch Menschen wahrlich nur sehr kurze Zeit beschieden, und ihr könntet die Probe bestehen, würdet ihr euch nur voll ernstlich an Jesus Christus wenden, dass er euren Willen stärken und recht lenken möge. Eine solche Bitte wäre wahrlich nicht vergeblich, so sie nur im Herzen ausgesprochen würde, so dass sie sein Ohr erreichen kann. Denn jeder Mensch, der es will, der wird frei durch ihn, durch Jesus Christus, der dafür am Kreuz gestorben ist. Er hat euch ein ewiges Leben verheißen, ein Leben in Macht und Herrlichkeit, in Freiheit und Licht. Glaubet seiner Verheißung und wendet euch an ihn, wenn ihr schwach werdet und die Welt euch zu beherrschen droht. Rufet ihn zur Hilfe herbei, wo eure Kraft nicht ausreicht, um Widerstand zu leisten. Denn dies ist der Kampf, den ihr auf Erden zu bestehen habt, dass ihr Verzicht leistet auf das, was euch die Welt bietet, um einmal das Reich einnehmen zu dürfen, das euch unvergängliche Güter bietet und das ewig wäret. Glaubet es, dass es euch möglich ist, diesen Kampf auf Erden zu bestehen, wenn ihr nur Jesus Christus anrufet um seinen Beistand, wenn ihr euch ihm übergebet, der den Tod überwunden hat. Er wird euch sicher zum Leben führen, denn er selbst ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen.